Ja, meine lieben Kameradinnen, Kameraden, liebe Freunde, liebe Landsleute, ich will noch einmal zu Beginn herausarbeiten, warum wir heute hier überhaupt zusammensitzen können. Unser Kamerad Peter Richter und Spitzenkandidat Anasar hat das angesprochen. Wir sitzen heute hier, weil wir uns nicht weggeduckt haben, weil wir vom Bundesverfassungsgericht vor dem zweiten Senat einen Sieg errungen haben. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ist nicht verboten, weil wir uns nicht verbieten lassen. Wir lassen uns nicht verbiegen, wir lassen uns nicht wegrationalisieren. Wir sind seit 50 Jahren da und wir werden auch in den nächsten 50 Jahren hier an der Saar und im Rest der Republik dafür sorgen, dass deutsche Interessen vertreten werden, liebe Freunde. Wir lassen uns nicht verbieten. Der Bundesrat hat sich in Karlsruhe eine ordentliche Klatsche abgeholt. Und das ist gut so. Wenn es nach denen ginge, dann würden wir heute hier wahrscheinlich, zumindest unsere Frauen, in Burka sitzen und werden Halal-Heringe essen. Das, liebe Freunde, werden wir mit uns aber nicht machen lassen. Wir Nationaldemokraten werden auch weiterhin für das deutsche Volk streiten. Die Altparteien haben ganz andere Geschichten mit unserem Volk vor. Die Altparteien wollen nicht, dass unser Volk lebt. Die Altparteien und die Etablierten wollen nicht, dass wir unsere Kultur und unsere Traditionen schützen. Sie wollen nicht verstehen, dass wir am Aschermittwoch keine Halal-Heringe essen wollen. Sie wollen nicht verstehen, dass wir den Ruf des Muizins nicht hören wollen. Und sie wollen nicht verstehen, dass wir für das Lebensrecht unserer Kinder einstehen. Dass wir das bewahren, was unsere Ahnen erschaffen haben, was unsere Pflicht ist, weiterzutragen, damit wir es auch den nachfolgenden Generationen überliefern können. Diese Altparteien, diese arroganten Politstatisten, kann man das schon vorstellen, wie eine Bundesrepublik unter einer Claudia Fatima Roth aussehen würde. Fatima heißt übrigens die Leuchtende, die Strahlende. Passt eigentlich überhaupt nicht. Man müsste eigentlich sagen, die Nervige, diese dicke ökologische Quasselqualle, die in der Bundesrepublik eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das überhaupt wissen. Die Grünen werden momentan angeführt unter anderem von einer Saarländerin, von Frau Simone Peter und von Cem Özdemir, dem Spross türkischer Gastarbeiter. Und genau so stellt sich momentan auch die Politik der Grünen dar. Das kann man eintaxieren irgendwo zwischen Döner und politischem Kompost. Liebe Freunde, die Grünen sind keine ökologische Partei. Genauso wenig wie der neue Spitzenmann der CDU, der SPD, der Herr Martin Schulz, für soziale Gerechtigkeit einsteht. Ich will mich gar nicht darüber auslassen, ob Herr Schulz einen Schulabschluss hat oder ob er irgendwann ein Alkoholproblem hatte. Das ist nicht meine Aufgabe, das Privatleben eines Herrn Schulz zu beleuchten. Denn es reicht das, was er politisch veranstaltet. Und der Schulz hat erklärt, die SPD geht mit dem Anspruch in den Wahlkampf, für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Und unter anderem sagt er, er wird sich ganz massiv dafür einsetzen, dass es in Deutschland die vollständige Gleichstellung von Homopaaren mit der normalen Ehe geben wird. Er wird sich dafür einsetzen, dass die Homo-Ehe inklusive des Adoptionsrechts zur Normalität wird. Und da sagen wir Nationaldemokraten, das wird mit uns nicht stattfinden. Wir Nationaldemokraten sind die Partei der Normalität. Und die Normalität ist nun einmal dass die Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen wird, weil das einen Sinn hat. Das werde ich zumindest so lange vertreten, bis mir irgendein Wissenschaftler oder der liebe Gott höchst selbst beigebracht hat, wie ein Mann zu einem Kinde kommt. Das wird nicht funktionieren. Aber das war der ursprüngliche Sinn einer Ehe. Der Sinn war, dass Mann und Frau zusammenkommen, Familie gründen und dann Kinder in die Welt setzen. Und das sollte auch die Aufgabe eines Staates sein. Das sollte die Aufgabe des deutschen Staates sein. Unsere Aufgabe ist es nicht. Und Steuergelder sind ja das Produkt von uns allen. Unsere Aufgabe ist es nicht, abnormale Lebenspartnerschaften welcher Art auch immer zu subventionieren. Und deswegen bin ich im Grunde auch gegen die Subventionierung der Ehe, gegen das Ehegattensplitting. Das ist genauso unsinnig wie die Homo-Ehe. Ich will auch kurz erläutern, warum. Früher war es, wie gesagt, völlig normal, dass die Ehe subventioniert wurde. Das hatte aber, wie gesagt, den Sinn, dass man heiratet, um Kinder zu bekommen. Und darauf muss sich der deutsche Staat wieder konzentrieren. Darauf, dass wir Familien unterstützen, die auch Kinder in die Welt setzen. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Ehepartner, die gar nicht die Absicht haben, Kinder in die Welt zu setzen, zu subventionieren. Der Staat ist nicht dafür da, Eheleuten ein besseres Leben zu ermöglichen, indem man sie steuerlich begünstigt. Sondern unsere Auffassung ist es, dass man Familien bevorzugt behandelt und dabei insbesondere Kinder. Kinder müssen in unserem Fokus liegen, nicht die Ehe. Die Ehe ist notwendig, aber die Kinder, das ist die Zukunft unseres Volkes. Und diese Glückseligkeiten, die der Herr Schulz verteilen will in seinem Wahlkampf, machen deutlich, wohin die Reise mit diesen Parteien geht. Die CDU hat übrigens schon Zustimmung signalisiert. Das könne man sich durchaus vorstellen. Und wir als NPD sagen im Grunde als einzige Partei, und ich behaupte, dass die NPD noch halbwegs rund läuft, dass wir mit der Homo-Ehe eben nichts anfangen können. Wir sind kein Lobbyverein für Randgruppen. Wir wollen keine Randgruppenbelustigung betreiben, sondern wir sind die Partei des deutschen Volkes. Wir sind die Partei der Normalität und wir werden uns dafür einsetzen, dass in Deutschland wieder Normalität Einzug hält. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, nicht Homo-Ehe oder sonst irgendetwas zu subventionieren, sondern dafür einzutreten, dass in Deutschland wieder Kinder in die Welt gesetzt werden, liebe Freunde. Und wir sagen ganz klar, wenn in einem Land, in Deutschland, und das ist hier der Fall, hunderte Milliarden da sind, um Banken zu retten, wenn hunderte Milliarden da sind, um andere europäische Staaten durchzuschleppen, und wenn jedes Jahr 30 bis 40 Milliarden Euro da sind, um Sozialschmarotzer und Scheinasylanten durchzubringen, dann muss verdammt nochmal auch genügend Geld in den Kassen sein, um für deutsche Familien und deutsche Kinder zu sorgen, liebe Freunde. Das ist unser Anspruch. Die Realität sieht aber anders aus. Ich will Ihnen einmal kurz erläutern, wie die Realität in der Bundesrepublik Deutschland aussieht. Die Banditen in Berlin haben beschlossen, dass es einen Mindestlohn geben soll, natürlich nach ewigem Gerangel. Und dann hat man sich irgendwann dazu durchgerungen, einen Mindestlohn durchzudrücken, der jetzt bei 8,84 Euro liegt. 8,84 Euro brutto. Und ich will Ihnen einmal ganz kurz, ich weiß, bei solchen Reden kommen Zahlen nicht gut an, aber ich will die ganz kurz erläutern. Ich will Ihnen einmal kurz erklären, was das in Zahlen bedeutet. Die statistische Arbeitszeit im Monat im Schnitt liegt bei 173,33 Stunden. Wenn man von einer normalen 40 Stunden Arbeitswoche ausgeht. Das heißt, dass das einen Monatslohn von rund 1.500 Euro brutto ergibt. Und ich habe mir das ausgerechnet nach Steuerklassen. Das bedeutet, dass man mit dem Mindestlohn je nach Steuerklasse mit einem Nettogehalt von etwa 900 bis 1.200 Euro nach Hause geht. Und jetzt müssen Sie mir mal erklären, wie man mit 900 bis 1.200 Euro seine Miete zahlen soll, wie man Nebenkosten zahlen soll. Dann müssen Sie ja noch ein Auto haben, denn es wird von Ihnen erwartet, dass Sie flexibel und mobil sind. Denn Sie sollen ja an jeden noch so beschissenen Arbeitsplatz hinfahren, den man Ihnen andreht. Sie müssen ja auch noch von irgendetwas leben. Liebe Freunde, das hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun. Und da sagen wir auch dem Genossen Schulz, soziale Gerechtigkeit sieht anders aus. Soziale Gerechtigkeit heißt nicht, dass sich die oberen Bonzen mit Millionen die Taschen vollstopfen, während das Volk da unten schon am 15. kein Geld mehr in der Tasche hat. Und da fragen wir den Herrn Schulz. Da fragen wir Herrn Schulz einmal, wie es sein kann und was es mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, wenn eine ehemalige Landesministerin aus Hessen, SPD-Mitglied, nach 13 Monaten Vorstandsarbeit mit einer Abfindung von 12 bis 15 Millionen Euro nach Hause geht und gleichzeitig eine Sofortrente von monatlich 8.000 Euro einstreicht. Wenn das die soziale Gerechtigkeit eines Herrn Schulz sein soll, dann kann ich nur sagen, lieber Genosse Schulz, pfui Teufel, Sie haben mit diesem Volk und seinen Problemen genauso wenig zu tun wie eine Prostituierte mit Keuschheit. Und so eine soziale Gerechtigkeit stellen wir uns nicht vor. Jeder Rentner in diesem System wird vergessen. Die fallen hinten runter, wenn sie nicht Beamte waren. Aber schauen wir uns mal um in der Realität der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß das, weil ich in meiner Familie zwei Altenpflegerinnen habe. Wie man mit den alten Leuten umgeht. Peter Marx hat das eben bereits angerissen. Wir sprechen von der Generation, die dieses Land überhaupt erst aufgebaut hat, die den Grundstein für die wirtschaftliche Lage dieses Landes gelegt hat. Wir sprechen von der Generation, die uns großgezogen hat, die nicht Facebook, PlayStation und dreimal im Jahr Urlaub hatte, die nach dem Krieg die Trümmer weggeräumt haben, die das Land Stein für Stein aufgebaut haben, die lässt man heute in den Altersheimen verrotten. Die überlässt man sich selbst. Und die Rentner, die das Glück haben, dass sie nicht in einem Altersheim vor sich hin vegetieren müssen, die speist man mit 500, 600 Euro im Monat ab. Die sitzen zu Hause. Die wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Die sitzen zu Hause, starren die Wand an. Das, liebe Freunde, ist die soziale Gerechtigkeit, von der ein Martin Schulz von der SPD schwadroniert. Das ist aber nicht die soziale Gerechtigkeit, die wir uns vorstellen. Wir stellen uns vor, dass all diejenigen, die vernünftig arbeiten, hart schuften, morgens aufstehen, 40, 50 oder 60 Stunden in der Woche arbeiten, daran mitwirken, dass wir überhaupt einen funktionierenden Staat haben, dass diese Leute auch anständig bezahlt und entlohnt werden, nach Hause fahren, ordentlich leben können und dann auch noch in der Lage sind, eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen. Das ist soziale Gerechtigkeit, liebe Freunde. Und natürlich hat soziale Gerechtigkeit nicht nur etwas mit Geld zu tun. Das hat nicht nur etwas mit dem Lohn zu tun. Soziale Gerechtigkeit und Arbeit hat auch etwas mit Würde zu tun. Wo ist denn die Würde, die man einer Altenpflegerin entgegenbringt, die schon nach wenigen Jahren den Rücken kaputt hat Wo ist denn die Würde, die man einem Dachdecker entgegenbringt, der sein ganzes Leben schuftet, hart und ehrlich arbeitet, dem man dann erzählt, er kann ja ruhig bis 67 oder bis 70 arbeiten, aber die Rente ist trotzdem so kläglich, dass er im Alter kaum davon leben kann. Aber die denken sich da oben eh, der kann ruhig so lange arbeiten, bis er in die Kiste springt. So denken die Genossen da oben. Das hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun. Und was ist jetzt falsch daran? Was ist falsch daran, dass wir von den Nationaldemokraten fordern, wenn in diesem Lande Milliarden da sind, um Fremde durchzufüttern, wenn Milliarden da sind, um riesige Containerdörfer zu bauen, damit man jeden noch so dahergelaufenen Neger unterbringen kann, dann muss auch genügend Geld in den Kassen sein, damit wir unsere Kinder vernünftig bilden und ausbilden können, damit das deutsche Volk in Würde arbeiten und leben kann. Soziale Gerechtigkeit ist nur möglich, wenn wir uns wieder auf das Wesentliche fokussieren. Und das Wesentliche in Deutschland, liebe Freunde, das ist das deutsche Volk. Dafür treten wir an. Dafür machen wir Politik. Denn was sollten wir tun, wenn das deutsche Volk nicht mehr existiert? Das ist unsere Triebfeder. Die Kanzlerin hat gerade erklärt, zum Volk gehört jeder, der in diesem Lande lebt. Da muss ich sagen, die Frau Kanzlerin hat offenbar wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Und da gibt es für uns Nationaldemokraten kein Vertun. Es ist eben nicht jeder Deutscher und es ist nicht jeder dem deutschen Volk zugehörig, der irgendwie über irgendeine Flüchtlingsroute in die Republik gestolpert ist, sondern Deutscher ist nur der, der deutsche Eltern hat, liebe Freunde. Peter Richter hat das bereits erwähnt. Ein Treppenwitz, was wir in Karlsruhe erleben mussten. Da kommt das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, spricht ein Urteil im Namen des Volkes, um uns dann in der Urteilsbegründung zu erklären, dass es verfassungsfeindlich sei, für dieses Volk einzutreten. Und Peter Richter hat vollkommen recht. Wenn es verfassungsfeindlich sein soll, sich für sein eigenes Volk einzusetzen, dann sind wir eben verfassungsfeindlich. Wir sind lieber verfassungs- als volksfeindlich, liebe Freunde. Wir müssen dafür eintreten, wenn es unser Anspruch ist, das deutsche Volk zu schützen. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Dann müssen wir dafür sorgen, dass Deutschland wieder ein sicheres Land ist. Und dazu gehört es nun einmal auch, dass wir unser Territorium schützen. Das heißt, wir müssen endlich wieder dafür sorgen, dass die Grenzen zur Bundesrepublik dicht gemacht werden. Dass eben nicht jeder Zigeuner und nicht jeder Neger, der an der Grenze behauptet, er hätte seinen Pass verloren, hier reinstolpert, um dann Sozialleistungen abgreifen zu können. Wir haben in Deutschland eigene Probleme, liebe Freunde. In Deutschland leben 2,5 Millionen Kinder in Armut. In Deutschland leben Hunderttausende in Obdachlosigkeit. Wir haben Millionen Deutsche, die auf den Ämtern betteln müssen, weil sie als sogenannte Aufstocker von ihrem Lohn nicht leben können. Und wir sagen, und da halten wir es mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der gesagt hat, es gibt kein Grundrecht auf ein besseres Leben. Bei mir zu Hause, zu uns nach Ungarn, da kann eben nicht jeder Muslim einreisen, wie er gerade lustig ist. Orban sagt, meine Aufgabe als ungarischer Ministerpräsident ist es, für das ungarische Volk zu sorgen. Wann haben wir das denn einmal von der deutschen Kanzlerin gehört? Und es wird aber Zeit, dass endlich wieder Nationalisten in der Bundesrepublik das Sagen übernehmen, damit sich auch in Deutschland wieder deutsche Politiker anschicken, dafür einzutreten, was deutsche Politiker im Amtseid schwören, nämlich den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Das, liebe Freunde, ist unsere innerste Überzeugung. Wir treten dafür ein, den Nutzen unseres Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Erinnern wir uns doch an die jüngste Vergangenheit. An die jüngste Vergangenheit. Die Stichworte sind hier Kölner Domplatte und Weihnachtsmarkt in Berlin. Dann weiß jeder sofort Bescheid. Noch vor wenigen Jahren hat man das als rechtsradikale Verschwörungstheorien abgetan. Das ist Angstmache der NPD. Sowas kommt in Deutschland nicht vor. Liebe Freunde, das ist heute an der Tagesordnung. Welche Woche vergeht denn noch, ohne dass wir lesen müssen, dass irgendwo in der Republik eine unserer Frauen von irgendwelchen Nafris angepöbelt oder vergewaltigt worden ist? Das ist die Realität in diesem Deutschland. In einem Deutschland, man muss genauer sagen, in einer Bundesrepublik, in einer bunten Republik, die eben nicht meine Republik ist. Meine Republik und mein Deutschland sieht eben so aus, dass unsere Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne Angst alleine durch deutsche Straßen gehen können. Und meine deutsche Zukunft sieht eben so aus, dass wir in 10 oder in 50 Jahren durch unsere Straßen gehen und auch unsere Sprache noch hören können. Dass wir deutsche Gesichter sehen, dass wir deutsche Tradition pflegen, unsere Kultur praktizieren. Dass eben in 50 und in 100, genauso wie in 200 Jahren, Deutschland immer noch das Land der Deutschen ist, liebe Freunde. Die Frage stellt sich für uns überhaupt nicht. Und natürlich, der Spitzenkandidat hat gesagt, er wird den Namen dieser Scheinalternativen nicht aussprechen. Wissen ohnehin alle, von wem die Rede ist. Und es gibt nun mal ganz wesentliche Punkte, die uns von dieser Scheinalternative unterscheiden. Und die müssen wir natürlich auch herausstellen. Und ich will Ihnen nur einen Punkt ganz kurz nennen. Und der Herr Gauland hat völlig recht, immerhin Mitglied im Vorstand der AfD, wenn er anführt, die Frau Petri, die hat im Grunde nur ein Ziel, ein politisches. Und das ist es, sich mit der Union ins Koalitionsbett zu legen. Das ist es, was die AfD-Spitze antreibt. Es mag sein, dass der Herr Höcke einen anderen Anspruch hat. Und ich weiß auch, dass an der Basis vernünftige Leute unterwegs sind. Nur, das nutzt mir nichts. Ich muss die Partei an ihren Zielen messen. Und wenn eine Frau Petri vor dem Hintergrund der jetzigen Situation öffentlich und ernsthaft darüber nachdenkt, dass Deutschland ja vielleicht doch unter gewissen Umständen ein Einwanderungsland sein könne, dann haben wir Nationaldemokraten eine ganz klare Position. Wir sagen, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird es mit uns auch nicht geben. Denn Einwanderung muss, wie die Frau Petri das sagt, nicht nur irgendwie besser organisiert werden. Einwanderung muss nicht nur besser vonstatten gehen. Es muss nicht irgendwie nur eine bessere Integration erfolgen, sondern die Einwanderung in unser Land muss gestoppt werden. Wir brauchen keine weitere Einwanderung. Und wir brauchen nicht nur nicht weniger Einwanderung, sondern wir brauchen endlich eine strikte Politik, die dafür sorgt, dass die Fremden, die sich millionenfach in Deutschland breit gemacht haben, wieder nach Hause geschickt werden. Um das praktizieren zu können, brauchen wir aber unbedingt einen Punkt zurück, den unsere Politiker in der Vergangenheit verspielt haben. Ich erwähne das bei jeder Rede, weil es für mich ganz persönlich sehr wichtig ist und für jeden Nationalisten sehr wichtig sein muss. Und das ist die Frage unserer nationalen Souveränität. Das ist die Frage der Selbstbestimmtheit. Denn wir brauchen uns über Identität oder das Wirtschaften oder den Haushalt keine Gedanken machen, wenn wir nicht souverän sind, wenn wir nicht selbstbestimmt sind. Wir haben das eben bereits gehört. Eine ganz wesentliche Forderung von uns Nationalisten und Frau Kanzlerin Merkel, für die ja auch jeder zum Volk gehört, der irgendwie in dieses Land gefallen ist, sind die USA, sind ja unsere Freunde und das sind unsere Verbündeten. Und wir sagen natürlich, wer freie Völker bombardiert, wer den Mittleren und Nahen Osten in Schutt und Asche legt, wer die halbe Welt destabilisiert, den erkennen wir nicht als Freund und Verbündeten an. Und da sage ich ganz klar, genauso wie Peter Richter auch, wir sind nach wie vor ein besetztes Land. Und wir werden nicht müde, das anzuprangern, bis auch der letzte US-Yankee deutschen Boden verlassen hat, seine Waffen eingepackt hat und endlich Schluss ist, dass von deutschem Boden aus Angriffskriege in der ganzen Welt geführt werden. Wir wollen endlich wieder Herr im eigenen Hause sein, liebe Freunde. Und wir haben hier an der Saar eine hervorragende Truppe. Wir können hier deutlich machen, dass die NPD für nationale Politik eintritt. Nicht für eine scheinnationale Politik, nicht für eine weichgespülte liberale Politik, wie sie die AfD vertritt, die darüber nachdenkt, ob wir ja vielleicht doch ein Einwanderungsland sein könnten oder sich für die Westbindung ausspricht, sich also an die USA binden will und ihre NATO, die für die Kriege und die Probleme in dieser Welt verantwortlich sind. Da haben wir eben eine andere Auffassung, weil wir eben nicht nur Symptompolitik betreiben wollen. Wir wollen die Ursachen bekämpfen. Und die Ursachen, die liegen nicht in diesem Raum. Die Ursachen liegen doch nicht in diesem Saal, wo das anständige Deutschland versammelt ist, alle wie wir hier sitzen. Die Ursachen, die sitzen in Berlin, im Bundestag und die sitzen hier in Saarbrücken in diesem Landtag. Und deswegen ist es notwendig, dass wir all unsere Kräfte bündeln und dieses System mit allem, was uns zur Verfügung steht, angreifen und deutlich machen, dass Deutschland das Land der Deutschen ist. Wir sind das Volk und wir holen uns unser Land zurück, liebe Freunde. Und deswegen ist es notwendig, hier an der Saar anzupacken. Deswegen ist es notwendig, bei der NPD mitzumachen und dafür einzutreten, mit uns gemeinsam dafür zu kämpfen, dass Deutschland auch in 50 und in 100 und in 500 Jahren noch das Land von uns Deutschen ist. Ich danke euch.